Ich nähere mich nun mit der Miene des Kenners. Ich hebe die Ecke eines gelben Stoffes mit dunkelroten Ranken hoch und rufe, Tayeb, das ist schön. Mein Urteil scheint Anklang zu finden, man einigt sich auf den bezeichneten Stoff. Der Kaufmann misst mit einer Art von Halbmetermaß, das er einen Pick nennt, und man beladet einen kleinen Jungen mit der zusammengerollten Ware. Für meine Aussichten scheint es mir ein gutes Zeichen, dass eine der jungen Frauen mir ins Gesicht gesehen hat. Ihr unbestimmter Gang, das halbe Lachen, wenn sie sich umwenden und mich auf ihrer Spur sehen, dies Lüften ihres schwarzen Umhangs, Habara, darunter sie mich von Zeit zu Zeit eine weiße Maske sehen lassen, das Zeichen einer höheren Klasse, dies ganze unentschiedene Verhalten eines Dominus, der uns auf dem Opernball verführen will, kündet offenbar eine heftige Empfindung für mich an. Jetzt dürfte also jener Augenblick gekommen sein, an ihnen vorbei und vor ihnen herzugehen und den Weg nach meiner Wohnung einzuschlagen. Ja, aber wie soll ich sie finden? In Kairo haben die Straßen keine Schilder, die Häuser keine Nummern. Jedes der ummauerten Viertel ist ein in sich abgeschlossenes Labyrinth. Auf eine Straße, die weiterführt, kommen 10 Sackgassen. Inmitten meiner Ungewissheit folgte ich ihnen jedenfalls ohne Pause. Aber was soll ich von so viel Umwegen denken, die man mich hier machen lässt? Fliehen Sie mich wirklich oder leiten Sie sich selbst mir voran und besser als ich es kann, langsam auf den Weg meines Abenteuers hin? Wir stehen an einem Haus von schönem Aussehen mit geschnitzten Ornamenten in Gips. Die eine der Damen steckt in das Tor den wuchtigen Schlüssel. Ich folge ihnen auf dem Fuße in den dunklen Flur, ohne zu schwanken, ohne nachzudenken. Da bin ich in einem weiten, schweigenden Hof mit Galerien, umgeben voll tausendzackiger Mashrabi. Die Damen waren auf irgendeiner dunklen Treppe des Flurs verschwunden. Ich wende mich um, in der ernsthaften Absicht, wieder zur Tür hinauszugehen, aber ein großer, starker, abessinischer Sklave ist dabei, sie zu schließen. Ich suche nach einem Worte, um ihm zu erklären, dass ich mich im Hause geirrt hätte, dass ich bei mir selbst einzutreten glaubte. Aber das Wort Tayeb, so universal es sein mag, scheint mir für den Ausdruck all dieser Dinge doch nicht zu genügen. Inzwischen erhebt sich im Hintergrunde ein gewaltiger Lärm. Erstaunte Sais laufen aus den Ställen hervor, rote Mützen zeigen sich auf den Terrassen des ersten Stockwerks und einer der majestätischsten Türken, die ich je sah, tritt aus der Hauptgalerie hervor. In solchen Augenblicken ist es das Falscheste, die Sprache zu verlieren. Ich erinnere mich, dass viele Musulmanen die fränkische Sprache verstehen. Das ist ein Gemisch aus jeglicher Art von türkischen Dialekten. Man verwendet sie auf gut Glück, bis man sich verständlich machen kann. Es ist die Sprache der Türken bei Molière. So raffe ich denn alle meine Kenntnisse im Italienischen, Spanischen, Provenzalischen, Griechischen zusammen und menge daraus eine recht verfängliche Rede. Im Übrigen sagte ich mir, meine Absichten sind rein. Mindestens eine der Frauen könnte seine Tochter oder seine Schwester sein. Ich heirate sie. Ich nehme den Turban. Es gibt wohl Dinge, die man nicht vermeiden kann. Es gibt eine Schickung. Dieser Türke hatte das Aussehen eines guten Kerls. Sein wohlgenährtes Antlitz deutete nicht auf Grausamkeit. Er blinzelte ein wenig boshaft, als er mich die barockesten Ausdrücke auftürmen sah, die jemals an allen Stapelplätzen der Levante verwendet wurden. Und er sprach, indem er eine fleischige, mit Ringen beladene Hand gegen mich ausstreckte, »Mein lieber Herr, machen Sie sich die Mühe, hier einzutreten. Wir können doch bequemer plaudern.« Welche Überraschung! Der gute Türke war ein Franzose wie ich.